Ja. Dann mal weiter, ja. Ich denke mal halt, wenn wir dieses Reservat verlassen hätten, ja, dann hätten wir vielleicht halt den Kulturbeauftragten Große heraus, was ich. Das waren immer die Onnern. Die Stadt. Wir haben uns nie so begriffen, dass wir die Stadt sind. Naja, wenn man halt mal bereit war, mit der Stadt was zu machen, also wo ich mitgetan war, halt das Burgrock-Festival, da war auch gleich drauf dann in dermaßen ringgewichst gekriegt. Alter, ich meine, was ist denn da so schief, dann ist wieder ein ringgewichst gekommen? Also für mich war das ringgewichst ganz einfach, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt mit euch mal was machen. Und ich kann mich halt gut an die Diskussionen dran erinnern, ob man halt das mit der Stadt mache oder nicht. Und ja, ich war mit einer, der gesagt hat, okay, komm, lass uns mal noch einmal probieren. Ja. So, und zwei Wochen später kriegte Uwe Mainz auf der Arbeit oder der Anruf. Und da heißt es bis halt Abend oder bis der Tag drauf, abends um so und so viel Uhr muss der Proberaum leer sein. Und was drin ist, kommt auf die Müllkippe. Mhm. Ihr müsst da raus. Mhm. Und da war der Käse mit der Stadt wieder gegessen. Das waren immer die Onnen. Die Stadt war für uns in unseren Augen immer diejenigen gewählt, die uns die Läden zumacht und ja, versucht uns zu verfolgen. Ja. Ihr Arm hat nie bis auf der Sauerwarte gereicht, bei denen das in dem Moment gar nicht bewusst war. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wie viel das von der Seite der Bullen aus war. Das war denen nie bewusst, dass sich da oben eine gewisse Szene trifft. Da habe ich keine Ahnung drüber, da müsste dann eigentlich direkt mal jemand fragen. Ne? Ach so, sonst hätten die doch ganz andere Sachen gemacht, um uns da irgendwie wegzukriegen. Bist du ja darüber sicher oder Mensch, das wäre vielleicht auch Paranoia, die mir entwickelt hat? Nein, die haben uns gar nicht wahrgenommen da oben. Wenn die uns wahrgenommen hätten, als fest etablierte Szene, die da der Gondelbach rumhängt und ihre Geschäfte da durchzieht, dann hätten die uns die Bullen auf den Hals geschickt.